Gezeiten verschieben sich, Lachen zaubert Falten in dein Gesicht. Sterne verglühen und die Wolken, die drehen ab. Doch unser Herz schlägt immer im gleichen Takt. Wir leben in unserer eigenen Welt, ohne Jahre und Stunden. Hier werden keine Tage und Nächte gezählt. Hier gibt's nur die Sekunden. Nur mit dir fühl ich mich für immer jung. Hab ich Unendlichkeit gefunden und die Zeit steht still. Wasser versiegt und Schatten, die gehen ins Licht. Feuer verbrennen und Tränen, die frieren ein. Ein Regenbogen wird über Nacht zu Stein. Wir leben in unserer eigenen Welt, ohne Jahre und Stunden. Hier werden keine Tage und Nächte gezählt. Hier gibt's nur die Sekunden, nur mit dir. Unendlichkeit.